Und wieder wurde es Frühling in Badenheim. Die Schatten des Waldes wichen zurück. Die Sonne zerstreute die letzten Inseln der Dunkelheit und ihr Licht füllte die Hauptstraße von Haus zu Haus. Es war ein Augenblick des Übergangs. Die Stadt stand kurz vor der Invasion der Feriengäste. Zwei Inspektoren streiften durch eine Gasse und überprüften den Abfluss der Abwässer in den Rohren. Badenheim von Aharon Appelfeld. Aus dem Hebräischen von Martin Kluger. Hörspielbearbeitung und Regie Annette Berger. Trude, die kränkelnde Frau des Apothekers, stand am Fenster. Teilnahmslos, mit dem starren Blick der chronisch Kranken, sah sie in die Runde. Wer ist da angekommen? Dr. Pappenheim, der Impresario. Dr. Pappenheim brachte den Atem der großen Stadt, den Geruch von Freuden und Ängsten. Er verbrachte seine Tage auf dem Postamt. Telegramme und Eilbriefe eilten in alle Himmelsrichtungen. Und da Frau Zauberblit und Dr. Schutz, sie kommen doch jedes Jahr. Und der Herr mit der jungen Frau? Erkennst du ihn denn nicht wieder, den Professor Fußhold und seine Frau Mitzi? Ich finde, sie sehen alle sehr bleich aus. Wie Patienten in einem Sanatorium. Sie kommen gerade aus der Stadt. Die Medikamente helfen nicht mehr. Sie durchschaut die ganze Welt. Die Welt ist vergiftet und tödlich erkrankt. Und sie vermisst Helena. Alles ist anders geworden im Haus seit Helenas Heirat. Ein ganzes Jahr hatten sie versucht, die Tochter abzuhalten, aber ohne Erfolg. Am Ende war eine hastige Hochzeit arrangiert worden. Warum schlägt ihr sie? Niemand schlägt sie. Leopold ist ein anständiger Mann und er liebt sie. Ihre Krankheit sickert in meine Seele. Tropfen um Tropfen. Jetzt bemerke auch ich die Fallenflecken auf den Gesichtern der Menschen. War die Post schon da? Ja, aber für uns war nichts dabei. Nichts. Aus den Gärten stieg dunkelgrün dunstig der Frühling. Die zwei Prostituierten der Stadt, Sally und Gerti, schlüpften in ihre Sommerkleider und schlenderten die Hauptstraße hinunter. Und wie geht es den Damen? Irgendwas passiert dies Jahr? Nichts Außergewöhnliches. Anfangs hatten die Bürger versucht, die beiden aus der Stadt zu jagen, aber die Kampagne war im Sande verlaufen. Die Stadt hatte sich an sie gewöhnt, wie sie sich an Dr. Pappenheims Exzentrizitäten und an die Fremdlinge gewöhnt hatte, die sich eingeschmuggelt hatten. War ein eigenartiger Winter, nicht wahr, Dr. Pappenheim? Nur keine Sorge. Das Festspielprogramm steckt voller Überraschungen dies Jahr. Tags darauf war Badenheim bereits von Feriengästen überflutet. Das Licht des Frühlings und das Gelächter der Menschen erfüllte die Straßen. Ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Mein Zeitplan. Jahrelang haben mich die Künstler an den Rand des Wahnsinns getrieben und nun wollen sie mich endgültig ruinieren. Warum gehen Sie so langsam? Warum? Weil Sie Ferien machen, natürlich. Wer ist der Herr, der neben Frau Zauberblit geht? Ist das nicht Ihr Bruder? Nein, mein Liebes. Ihr Bruder ist schon lange tot. An diesem Abend kam die Musikkapelle an. 30 Jahre und immer zu spät dran und nie eingespielt, nie geprobt. Was wissen Sie schon, was können Sie schon außer Lärm machen? Wie ich höre, wird auch Mandelbaum kommen. Eine erstaunliche Leistung. Wie haben Sie das zustande gebracht? Ich habe geschuftet, wie ein Ackergaul. Die Menschen umsummten die Kapelle wie die Bienen. Die Musiker bliesen in ihre Trompeten und droschen auf ihre Trommeln, als wollten sie die Menschen vertreiben. Am nächsten Tag war die Lage ruhig und entspannt. Martin stand früh auf, schrubbte den Eingang, staubte die Regale ab und schrieb eine detaillierte Warenbestellung. Gegen 10 Uhr erschien ein Inspektor vom Gesundheitsamt. Ich habe den Befehl, eine Inspektion durchzuführen. Wer ist der Besitzer des Geschäfts? Haben Sie das Geschäft geerbt? Wann und von wem haben Sie das Geschäft erworben? Wie viel ist das Geschäft wert? Der Inspektor holte einen Zollstock hervor und maß. Er ging abrupt ohne sich zu entschuldigen oder Martin zu danken. Es gibt nichts Schöneres als Ferien in Badenheim. Ja, Frau Zauberblitt. Einen guten Tag wünsche ich. Mir ist, als stünde ihr toter Bruder direkt hinter ihr. Ist es nicht eigenartig? Alles ist möglich. Trudes Zustand bessert sich nicht. Ich rede und rede, aber meine Worte helfen nicht. Eine heimliche Angst quält sie. Es ist nicht ihre eigene Angst. Und ich spüre, wie sie mich mehr und mehr anstecken, ihre Halluzinationen. Sie durchschaut alles und alles ist krank. Helena ist eine Gefangene auf Leopolds Gut. Und jeden Abend, wenn er aus der Kaserne nach Hause kommt, schlägt er sie windelweich. Siehst du denn nicht selbst, was los ist? Nein, sehe ich nicht, Trude. Also bilde ich mir das alles nur ein. Ich weiß es nicht. Was spricht sie wieder und wieder von ihren Eltern? Ihre Eltern sind tot. Die Verbindung zu ihren Brüdern ist abgerissen. Das kleine Haus an den Ufern der Vistula. Du lebst noch immer in dieser Welt, in den Bergen, bei den Juden. Der Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes ist erweitert worden. Und es ist jetzt ermächtigt, unabhängige Ermittlungen anzustellen. Die Ermittlungen verliefen überaus gewissenhaft. Anhand von Fragebögen, die soeben von der Kreisleitung eingetroffen waren. Einen der Musiker, sein Name war Leo Samitzky, erinnerten die Inspektoren an Marionetten. Aus einem Marionettenspiel, das ich als Kind einmal sah. Vor 50 Jahren verließen meine Eltern Polen. Aber ich erinnere mich gern an die Schauplätze meiner Kindheit. Ich habe Heimweh nach Polen. Warum? Weiß nicht, Dr. Pappenheim. Als ich Polen verließ, war ich 7. Und jetzt kommt's mir vor, als sei es nur ein Jahr her. Die Menschen dort sind sehr arm. Sie mögen arm sein, aber sie haben keine Angst vor dem Tod. Es gehen Gerüchte um. Haben Sie davon gehört? Wegen der Leute vom Amt. Einige meinen, es sei nur ein gesundheitlicher Gefahrenherd, den die Inspektoren zu lokalisieren versuchen. Andere sagen, die Inspektoren seien getarnte Steuerfahnder. Lauter Vermutungen. Lauter Unruhe. Die Stadt selber aber bewahrte die Ruhe. Half den Behörden, gab dem Gesundheitsamt, was immer das Gesundheitsamt wünschte. Selbst der stolze Konditor füllte den Fragebogen aus, ohne irgendein Aufhebens zu machen. Derweil die bleich pigmentierten Feriengäste die Konditorei stürmten. Keine 10 Pferde könnten mich von hier wegbringen. Diese Törtchen. Erinnern Sie sich an die große, schlanke, gut aussehende Frau letztes Jahr? Die nach ein paar Tagen im Wald verschwand? Und als sie zurückkam, zog sie sich einen Badeanzug über und trat hinaus auf den Balkon und schrie aus Leibeskräften, ich bin frei, frei für alle Zeit. Und in ihren Augen glomm das eisige Licht des Irrsinns. Aber das ist der Frühling in Badenheim. Es liegt ein geheimes Rauschgift in der Luft. Angesehene Geschäftsleute bringen ihre Frauen nicht her. Aber wer diese Luft einmal geatmet hat und infiziert worden ist, kann nicht mehr fortbleiben. Jeden Frühling kehren die Menschen zurück wie Pferde in ihren Stall. Dr. Pappenheim, ist es möglich, von hier einen Brief abzuschicken? Aber gewiss doch. Wie sonderbar. Ich dachte, dieser Ort sei völlig abgeschlossen von der Außenwelt. Die Inspektoren des Gesundheitsamtes ermittelten jetzt an allen Ecken und Enden der Stadt. Sie organisierten Vermessungen, errichteten Zäune und pflanzten Fahnen in das Erdreich. Bedienstete Träger entluden Stacheldrahtrollen, Zementpfeiler und alle möglichen Gerätschaften. Und alles sah danach aus, als würden Vorbereitungen für eine große, öffentliche Festivität getroffen. Dies Jahr gibt's Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wie kommen Sie denn darauf? Die Festspiele werden sich dieses Jahr selbst übertreffen. Warum sonst sollte sich das Gesundheitsamt solche Mühe geben? Das Südtor wurde geschlossen und ein anderes Stadttor, seit Generationen gesperrt, für Fußgänger freigegeben. Die Beamten des Gesundheitsamtes arbeiteten Tag und Nacht. Ich hatte vor Jahren meine Zweifel an Dr. Pappenheims Fähigkeiten. Aber heute gebe ich zu, er macht sich zu guter Letzt doch noch einen Namen. Den ganzen Tag sitze ich am Telefon. Aber die Herren Künstler machen keinerlei Anstalten, sich zu melden. Sie beantworten meine Briefe nicht. Sie halten nicht ihre Versprechen. Wie kann ich da meinen Zeitplan einhalten? Die Menschen sind vollauf mit dem Frühling und ihren Vergnügungen beschäftigt. Aber nach dem ersten Rausch werden sie alle über mich herfallen und etwas für ihr gutes Geld verlangen. Die Künstler, werden sie rufen. Und Dr. Pappenheim stand im Postamt und schickte ein Telegramm nach dem anderen in den Äther. Rettet mich, erlöst mich, ihr könnt mich doch nicht sitzen lassen. Aber es kamen keine Antworten. Ende April kamen die beiden Vortragskünstler. Rilke ist ihre Leidenschaft. Wie sie sich gleichen? Es sind Zwillinge, mein Lieber. Aber ihre Vortragskunst ist doch verschieden. Es scheint, als habe ihre Krankheit zwei Stimmen. Mit allen Augen sieht die Kreatur das Offene. Nur unsere Augen sind nur wie unsere Augen sind sie umgekehrt. Fallen rings und ganz freien um sie gestellt. Mein Leben ist sinnlos allein, ohne sie. Schon das frühe Kind ich liebe ihre Vortragskunst. Denn schon das frühe Kind wenden wir um und zwingen's, dass es Rückwärtsgestaltung sehe. Es sind Clowns der Neuzeit. Ich hasse sie. Frei! Wo ist denn Dr. Schutz geblieben? Von Tod! Er läuft wie ein liebeskranker Jüngling einem Schulmädchen nach, das von der Schule fortgelaufen ist. Und Professor Fußhold sieht man auch nicht mehr. Seine junge Frau ist immer allein. Die Zwillinge übten pausenlos. Mit allen Augen. Anscheinend ging es nicht ohne Üben. Die Kreatur, das Offene. Und ich in meiner Unwissenheit dachte, bei Ihnen käme das alles so einfach von selbst. Üben, üben. Hätte ich in meiner Jugend bloß so geübt wie Sie, ich wäre nicht in diesem lächerlichen Verein gelandet. Mandelbaum hat telegrafiert. Er ist erkrankt und nicht in der Lage, sein Engagement einzuhalten. Eine Katastrophe. Mandelbaum. Die Festspiele der Musen lösen sich in Wohlgefallen auf. Mandelbaum sollte die Krönung der Festspiele werden. Und die Ermittlungen zeigten, was Wirklichkeit war. Von nun an würde niemand mehr zu behaupten wagen, das Gesundheitsamt sei kein leistungsstarkes Amt. Fremdheit, Verdacht und Misstrauen machten sich in der Stadt breit. Aber die Menschen waren noch immer mit ihren eigensten Angelegenheiten beschäftigt. Die Gäste mit ihren Vergnügungen und die Einwohner mit ihren Sorgen. Beruhige dich, Trude, beruhige dich. Die Wölfe. Siehst du die Wölfe nicht? Der Wald ist so dunkel. Hier ist kein Wald. Hier sind keine Wölfe. Beruhige dich, bitte beruhige dich. Komm mit mir ins Haus. Die Hotelgäste standen auf der Veranda und beobachteten den verzweifelten Kampf. Niemand ging hinunter, um zu helfen. Seit der Ankunft des unseligen Telegramms ist mein Leben nicht mehr lebenswert. In Badenheim hat sich etwas verändert. Nur keine Sorge, Kinder. Bald geht's zurück nach Polen. Stellt euch vor, Polen! Mitte Mai hing eine Notiz am schwarzen Brett. Alle jüdischen Mitbürger haben sich bis spätestens Ende des Monats beim Gesundheitsamt zu melden. Das betrifft mich. Und mich. Oder wollen Sie mir mein Judentum streitig machen? Würde ich liebend gern, Dr. Pappenheim. Aber Ihre Nase ist der lebende Beweis, dass Sie kein Österreicher sind. Haben Sie sich schon gemeldet? Noch nicht. Ich warte auf die passende Gelegenheit. Habe ich die Ehre, mit einer Österreicherin jüdischer Herkunft zu sprechen? Sie haben die Ehre, mein Herr. Wenn dem so ist, werden wir bald Gelegenheit haben, ein großes Familienfest zu feiern. Haben Sie je daran gezweifelt? Wir sind doch hier nur zu Besuch, oder? Müssen wir uns auch melden? Wenn ihr mich fragt, so will das Gesundheitsamt nichts weiter, als sich mit seinen berühmten Gästen brüsten. Und deshalb trägt es ihren Namen in seinem goldenen Buch ein. Ist das nicht nett von ihm? Ist vielleicht alles wegen der Ostjuden. Was soll das? Mögt ihr mich nicht leiden? Ich bin ein Ostjude im wahrsten Sinne des Wortes. Mögt ihr mich nicht leiden? Haben Sie sich schon gemeldet? Pappenheim. Nur seinetwegen muss ich mich dorthin verfügen und mit diesem bürokratischen Wirrwarr herumschlagen. Die Beamten haben ihren Geist endgültig aufgegeben und ich muss leiden. Sie irren sich. Ich war heute Morgen dort, zusammen mit Dr. Pappenheim und Herrn Samitzky. Ich muss das Gesundheitsamt loben. Es gibt nicht seinesgleichen, was Ordnung und Schönheit betrifft. Kein Wunder, dass man es in einen neuen Zuständigkeitsbereich befördert hat. Die Menschen mieden Pappenheim jetzt wie die Pest. Aber er spürte ihre Feindseligkeit nicht und eilte wie gewöhnlich zwischen Hotel und Postamt hin und her. Die Menschen vertrauten einander ihre Sorgenlasten an, als sprächen sie von einer alten Krankheit, die länger zu verbergen keinen Sinn mehr hatte, und ihre Reaktionen waren grundverschieden. Scham und Stolz. Das ist Badenheims giftig berauschender Frühling. Hätte ich vorher gewusst, dass Mandelbaum mich im Stich lässt, das ganze Programm hätte ich anders gestaltet. Ich übernehme die Verluste, Dr. Pappenheim. Machen Sie mir eine Aufstellung. Wenn Mandelbaum Sie weiter derart hinters Licht führt, engagiere ich Krausens Kammermusikensemble. Sie haben doch immer noch die Zwillinge und Ihre Vortragskunst. Die Zwillinge? Ein Geheimnis ist in Ihre Stirn gebrannt. Es kursieren allerlei Gerüchte. Man sagt, Sie seien unheilbar krank. Sie trinken den ganzen Tag Kaffee und essen nichts. Wenn ich Ihnen Rilkes Sonette an den Tod auftischen könnte, würden Sie vielleicht essen. Mir scheint, Sie vertragen keine andere Kost. Denn nah am Tod sieht man den Tod nicht mehr und starrt hinaus. Vielleicht mit großem Tierblick, Liebende. Wäre nicht der andere, der die Sicht verstellt, sind nah daran und staunen. Eine merkwürdige Nacht senkte sich über Badenheim. Die Cafés lagen verlassen da und die Menschen gingen schweigend durch die Straßen. Es war etwas Gedankenloses in ihren Bewegungen, so als würden sie geführt. Es war, als hätte ein fremder Geist Besitz ergriffen von Badenheim. Was tue ich hier? Nicht weit von hier hält die Eisenbahn. Sie hält nachts. Gibt es keine direkte Busverbindung? Keinen direkten Zug? Bleib doch hier. Was soll mich hier halten? Ich kann nicht verstehen, was an dieser Stadt so Großartiges sein soll. Die Festspiele. Oder willst du wirklich die Festspiele verpassen? Zeig mir den Weg zum Zug. Um nichts weiter bitte ich dich. Zeig mir nur den Weg zum Zug. Aber es ist Nacht. Ganz dunkel. Warum hast du mich hierher gebracht? Glaub mir, ich hatte keine bösen Absichten. Ich wollte dir nur einen erstklassigen Kunstgenuss vermitteln. Ich brauche keinen erstklassigen Kunstgenuss. Ich will zurück in die Stadt. Ich rate dir, hier zu bleiben und nur einen der großen Künstler zu erleben. Dann kannst du zurückfahren. Es wäre solch ein Jammer, wenn du diesen einmaligen Hochgenuss versäumen würdest. Wie seltsam! Dieser letzte Satz überzeugte sie. Sein Name war Karl. Ihr Name war Lotte. Sie war verwitwet, er war geschieden. Du kannst dir nicht vorstellen, wie belebend ein Aufenthalt in Badenheim wirkt. Ich bin so froh, dass du dich entschlossen hast, hier zu bleiben. Badenheim ist ein Ereignis, das man nicht versäumen sollte. Ein Ereignis? Ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Was sind das für Hunde? Hab keine Angst. Es sind zwar große Hunde, aber sie sind ganz ruhig und harmlos. Das Gesundheitsamt glich jetzt einem mit Plakaten geschmückten Reisebüro. Die Arbeit ist unser Leben. Die Luft in Polen ist gesünder. Segeln auf der Vistula. Die unterentwickelten Gebiete rufen euch. Lernt die slawische Kultur kennen. Frau Zauberblitt war ausgelassen wie ein junges Mädchen. Vor einigen Wochen war sie aus dem Sanatorium geflüchtet. Die Wärter waren eingeschlafen. Und der Tod höchstpersönlich, schlicht und ohne Verkleidung, erschien und stand am Waschbecken im Korridor. Einen Augenblick hatte sie ihn angestarrt, wie eine Frau einen alten Liebhaber anstarrt, der plötzlich in ihrer Tür steht. Dann hatte sie sich angezogen, geschminkt, ihren Strohhut aufgesetzt und war zum Bahnhof gegangen. Schon während der Fahrt habe ich gespürt, wie sich alles verwandelt. Und als der Zug in Badenheim hielt und ich meine alten Bekannten traf und die vertrauten Droschken sah, verließ mich der Tod ganz plötzlich. Und ich hatte keine Schmerzen mehr. Das Gesundheitsamt hatte auch nachts geöffnet. Drinnen lagen verstreut auf niedrigen Tischen Zeitschriften, Plakate und Broschüren. Das ferne, fremde Polen erschien jetzt in einem ganz neuen Licht. Eine Idylle. Ein geruhsamer Flecken. Polen ist das wunderschönste aller Länder. Hättest du nicht Lust, mit uns nach Polen zu gehen? Wenn du willst. Am Abend erschien Frau Zauberblitz' Tochter. ganz Tochter ihres Vaters. Gerader Rücken, flachsblondes Haar und die schroffe Stimme. Von Schmidt konnte Badenheim nicht ausstehen. Und er nannte es Pappenheim. Er war der festen Überzeugung, dies sei ein Ort für Kranke, nicht für Gesunde. Es gab keine Pferde, es gab keine Jagden und sogar das Bier sei kein rechtes Bier. Wir bekamen eine Tochter. Die Jahre vergingen. Erst nach der Scheidung bin ich nach Badenheim zurückgekehrt. Sie hat ein Dokument mitgebracht, ein rechtswirksames Schreiben, eine Verzichtserklärung auf das, wie es heißt, Mutterrecht. Und du willst das auch, habe ich sie gefragt. Mein Vater will es. Und ich will es auch, gibt sie zur Antwort, als wiederhole sie etwas auswendig Gelerntes. Der Abschied war hart und kalt. Der Auftritt der Tochter ließ das ganze Hotel sprachlos zurück. Frau Zauberblitz saß in einer Ecke und sagte keinen Ton. Von diesem Augenblick an lag ein neuer Stolz in ihrem Gesicht. Kommen Sie, gnädige Frau. Im kleinen Saal treten die Vortragskünstler auf. Und wir? Zuschauer! Immer! Überall! Dem allen zugewandt und nie hinaus. Uns überfüllt's. Wir ordnen's! Es zerfällt. Wir ordnen's wieder. Und zerfallen selbst. Stellen Sie sich vor, mein alter Vater hat ein Buch über Arithmetik geschrieben, in Hebräisch. Ich wusste es nicht. Aber Sie wissen alles. Und Sie sind froh, einem Menschen seine Vergangenheit zu zeigen. An den Toren der Stadt wurden Barrieren errichtet. Niemand kam herein und niemand kam heraus. Aber die Isolation war keine vollständige Isolation. Der Milchmann brachte des Morgens die Milch und der Lieferwagen mit Früchten entlud seine Körbe vor dem Hotel. Beide Cafés blieben geöffnet und die Kapelle spielte jeden Abend. Aber dennoch schien es, als habe sich eine andere Zeit aus einem anderen Land der Stadt bemächtigt. Und diese Zeit richtete sich stillschweigend ein. Keine Wälder mehr, keine Spaziergänge, Landpartien, keine zwanglosen oder organisierten Ausflüge. Das Leben spielt sich jetzt im Hotel ab, in der Konditorei und im Schwimmbad. Nachmittags schauen die Menschen beim Gesundheitsamt herein. Im Souvenirladen gibt's bereits eine Karte von Polen zu kaufen. Die Abenteurer unter uns sprechen voller Begeisterung von der Vistula und den Karpaten. Immer mehr Menschen kommen. Dr. Pappenheim freut sich über jeden, der nach Badenheim zurückkehrt. Zwischen der einen Ermittlung und der anderen Ermittlung starben die alten Menschen. Die Stadt war in starke Alkoholnebel eingehüllt. Der erste Schock war beinahe verdaut. Nur Dr. Langmann ärgerte sich. Sie müssen zugeben, Dr. Pappenheim hat es wirklich geschafft, all die alten Gespenster aus der Mottenkiste zu holen. Was in aller Welt meint er? Bedarf es jetzt noch irgendwelcher Erklärungen? Wünscht Herr Dr. Langmann vielleicht, dass wir unsere Kinder auf Militärakademien schicken? Was ist schon dabei, wenn junge Leute sich körperlich ertüchtigen? Körperliche Ertüchtigung ekelt mich an. Na schön, na gut, dann gehen Sie doch nach Polen, nach Lodz, zu den Ostjuden. Die ekeln sich auch vor Körperertüchtigung. Die sind zu beschäftigt mit ihren kleinen Krämerläden. Ich finde, kleine Krämer sind immer noch besser als Kadetten. Wenigstens essen sie keinen Kohl. Wie ich schon sagte, Dr. Pappenheim hat die alten Gespenster aus der Mottenkiste geholt. Sollten Sie damit nochmals auf die kleinen Krämer anspielen, dann lassen Sie mich Ihnen sagen, ich wäre gerne einer dieser kleinen Krämer. Ich hasse den Sport. Bei der Jagd wird mir speiübel. Meine Muskeln sind schlaff, mein Gesicht ist blass. Ich esse nicht wie ein Schwein. Haben Sie irgendetwas einzuwenden gegen die Art, wie ich lebe? Ja. Und warum melden Sie sich dann hier? Früher hat man sich in diesem Hof zu organisierten Ausflügen gemeldet. Jetzt melden sich die Menschen nach Polen. Was soll's schon? Nun, was macht's schon für einen Unterschied hier oder dort? Vielleicht ist unser wahrer Platz wirklich dort. Nach Polen! Kann es was Schöneres geben? Samitzki war glücklich wie ein kleiner Junge. Der Geruch Polens gab ihm seine Kindheit zurück. Aber die anderen ließen nichts unversucht, um Polen zu entgehen. Eine Sintflut von Telegrammen und Eilbriefen brach über das Postamt herein und alle verfluchten Dr. Pappenheim. aber es stellte sich bald heraus, dass man wenig tun konnte. Die Herzogin Milbaum hat sich am Morgen beim Gesundheitsamt gemeldet. Der Beamte hat keinerlei Notiz genommen von den Adelstiteln, die ihr der erste Ehegatte vererbt hatte. Noch hat er ihren zweiten Ehegatten erwähnt, einen Aristokraten aus königlichem Hause. Abgesehen von dem Namen ihres Vaters stand nichts auf dem Meldeformular. Die Ehre ihrer Gegenwart willst du uns aber nicht erweisen. Sie nennt uns Pöbel. Pöbel nennt sie uns. Sie hat sich gemeldet, oder? Ich betrachte mich immer noch als freien Österreicher. Ach so, warum so hochnäsig? Ich betrachte mich immer noch als freien Österreicher. Sollen sie die polnischen Juden nach Polen schicken? Die verdienen ihr Land. Aber ich bin irrtümlich in dieses Chaos geraten. Der Sommer war auf dem Höhepunkt seines Strahlenglanzes angelangt. Ruhige, rauschlose Nächte hielten wieder Einkehr in Badenheim. Karl saß in einem Sessel und staunte in das beleuchtete Aquarium. Vor einem Jahr hat ein Naturfreund ein paar blaue Kambiumfische mitgebracht und den Hotelbesitzer überredet, sie zu den anderen Fischen ins Aquarium zu geben. Ihm war ein wenig bange, aber am Ende willigte er ein. Die ersten Tage ging alles gut, aber eines Nachts fielen sie über die anderen Fische her und richteten ein schreckliches Blutbad unter ihnen an. Und dies sind die Nachkommen der Mörder? Nein, der Hotelbesitzer verurteilte die Mörder zum Tod. Es sind also neue Fische? Ja, neue Fische. Ich mag sie sehr. Sehen Sie doch, wie majestätisch sie durchs Wasser schwänzeln. Sie haben etwas Würdevolles. Finden Sie nicht? Und sie leben in Frieden miteinander? Ich glaube schon. Die Grünen sind sehr bescheiden, sehr zurückhaltend. Ganz und gar nicht kriegerisch. Meinen Sie nicht, man sollte sie dennoch trennen? Vielleicht. Vielleicht. Ich verstehe es nicht. In den Dörfern ist alles ruhig. Was geht hier vor? Ein Handelsreisender, der von den Einschränkungen nichts gehört hatte, machte Station auf Geschäftsreise. Also heim nach Polen. Und gerade aus Polen bin ich einst geflüchtet. Die Tage stahlen sich vorbei. Ein kaltes Licht brach vom Norden herein. Es sah nicht aus wie Licht, sondern wie Nadeln. Die Menschen klebten an den Wänden wie Schatten. An jeder Wand stand jetzt Verzweiflung geschrieben. Was ist mit den Fischen im Aquarium geschehen? Nichts. Sie schwimmen herum wie gewöhnlich. Ich meine die Grünfische. Wohin sind die Grünfische verschwunden? Wie eigenartig. Du beobachtest die Fische die ganze Zeit. Die grünen Fische. Die schönsten Fische im Aquarium sind verschwunden und keiner hat es bemerkt. Ich war beim Amt, beim Direktor und habe Revision beantragt. Revision? Revision meines Falles, meines besonderen Falles. Und wie können wir Ihnen helfen? Ich bitte nicht um Hilfe. Ich habe meine Meinung jedenfalls nicht geändert. Und? Was ist Ihre Meinung? Ich bin Österreicher, in Österreich geboren, in Österreich aufgewachsen. Und solange ich lebe, gelten für mich die Gesetze Österreichs. Aber zufällig sind Sie nicht nur Österreicher, sondern auch Jude, wenn ich mich nicht irre. Jude? Was bedeutet das? Hätten Sie vielleicht die Güte, mir zu erklären, was das bedeutet? Was uns betrifft, so steht es Ihnen jederzeit frei, die Bekanntschaft mit uns zu leugnen. Das will ich meinen. Und warum haben Sie einen Zorn auf uns? Pappenheim. Was ist mit Pappenheim? Haben Sie nicht gehört, wie er uns den Orden des jüdischen Hochadels genannt hat? Ich wusste gar nicht, dass Dr. Pappenheim einen solch ausgeprägten Sinn für Humor besitzt. Jude? Jude. Jüdin? Jüdin. Und Helena? Sie ist keine Jüdin mehr. Der Beamte stellt Fragen über Fragen. Und alle betreffen sie Helena. Ich weiß nicht, wie ich antworten soll. Als ich nach Hause komme und Trude berichte, sieht sie mich voller Zärtlichkeit an. Als hätte ich ihr eine Botschaft aus einer anderen Welt gebracht. Sie überlässt sich jetzt ganz den Erinnerungen an ihre Kindheit. Wenn Gott es will, kehrt ein Mensch zurück ins Land seiner Geburt. Auch Helena wird zurückkommen. Ich bin sicher, sie wird kommen. Und der Herr Professor? Professor Fußhold habe ich zuletzt im Frühjahr gesehen, bei unserer Ankunft. Er sitzt nur auf seinem Zimmer und arbeitet. Ein so kluger Mann. In akademischen Kreisen haben seine Vorlesungen gigantische Kontroversen ausgelöst. Es war Fußhold, der Theodor Herzl einen Feuilletonisten mit messianischen Rosinen im Kopf genannt hat. Und Herzls Kollegen Funktionäre, die ums goldene Kalb tanzen. Auch Martin Buber entgeht seinem Spott nicht. Wenn irgendjemand, so meint er, den Titel großer Jude verdiene, dann Karl Kraus. Und nun liest der Professor Korrektur an seinem neuen Buch. Wen er wohl jetzt wieder angreift? Das Postamt wurde verriegelt und verrammelt. Die Telefonleitungen wurden gekappt. Briefe und Zeitungen blieben aus. Das Rascheln von Papier war im Hotel nicht mehr zu hören. Die Stille war undurchdringlich und dicht und wurde mit jedem Tag undurchdringlicher und dichter. Die Stadt hatte begonnen, ihr Leben in sich selbst zu leben. Mandelbaum und sein Trio kamen wie Diebe in der Nacht. Mein lieber Mandelbaum, was ist geschehen? Wir haben unsere Versetzung erhalten. Haben Sie darum gebeten? Selbstverständlich haben wir darum gebeten. Ein junger Mann, ein Unteroffizier, hatte unsere Papiere schon ausgefertigt. Wir erklärten, wir müssten zu den Festspielen. Er lachte und gab seine Einwilligung. Was meinen Sie? Haben wir etwas zu befürchten, Dr. Pappenheim? Wie wundervoll! Ich dachte schon, Sie würden gar nicht kommen. Sie müssen sich jetzt ausruhen. Mandelbaum und sein Trio waren im Ferienort Reisenbach ins Netz gegangen. Zuerst schien alles ein Witz zu sein. Aber bald stellte sich heraus, dass die Österreicher den Deutschen in Sachen Gründlichkeit nicht nachstanden. Die Ortsansässigen wurden nach Haus geschickt und die Juden... Jawohl, mein Herr. In aller Öffentlichkeit und ohne Fisimatenten. Die Juden steckte man in Quarantäne. Ich habe mich brieflich an die Akademie gewandt, aber es kam keine Antwort. Ohne diesen jungen Offizier wären wir nie entkommen. Ein kleines Geschäft. Die Juden sind seit jeher berühmt für ihre kleinen Geschäfte. Stimmt's, Dr. Pappenheim? Jahrelang habe ich versucht, Mandelbaum nach Badenheim zu locken. Aber ein Jahr verging und dann ein anderes und Mandelbaum kam nicht. Letztes Jahr hat er mir versprochen, ja, diesen Sommer werde er kommen. Und jetzt ist der große Künstler endlich hier. Die Akademie beantwortet meine Briefe nicht. Hören und staunen Sie. Die Akademie ignoriert ihren Präsidenten. Sie hat taube Ohren für ihren Gründer. Gibt das nicht zu denken? Eines Tages wird es Ihnen leid tun. Die Gäste hier in Badenheim sind eine außerordentlich angenehme Gesellschaft und die Atmosphäre in diesem Jahr ist aufgrund der Einschränkungen sehr intim. Und wenn der Maestro auftreten wollen, wird es das Erlebnis unseres Lebens sein. Ich? Ich bin nur ein Jude. Eine Nummer. Eine Akte. Ohne diesen Unteroffizier würde ich jetzt in Reisenbach vermodern. Sie sind unser Maestro, unser einziger und allereinzigster Maestro. Und der einzige, den wir haben wollen. Wir stehen Ihnen zur Verfügung, Dr. Pappenheim. Als jüdische Volksmusiker. Ja, warum beantragen wir nicht ein Visum? Und wenn du es hättest, das Visum, wohin würdest du gehen? Was werden sie mit uns anstellen da in Polen? Was meinst du damit? Musiker wirst du sein, so wie eh und je. Ja, wenn das so ist, warum schicken sie uns überhaupt hin? Historische Notwendigkeit. Ja, du kannst mich totschlagen, das verstehe ich nicht. Der normale, gesunde Menschenverstand kann das einfach nicht begreifen. Wenn das so ist, dann schlag deinen normalen, gesunden Menschenverstand tot. Dann wirst du es schon begreifen. Jeden Tag gehe ich zum Stadttor und warte. Aber es kommen keine Künstler mehr. Solange das Ensemble nicht komplett ist, wird es keine Erlösung geben. Wir Menschen ergänzen einander. Und solange einer von uns fehlt, werden wir nicht errettet sein. Die Meldeprozeduren waren abgeschlossen. Jetzt saßen die Beamten im Gesundheitsamt und tranken Tee. Sie hatten getan, was man ihnen befohlen hatte. Jetzt warteten sie auf neue Befehle. Die Konditorei hat geschlossen. Ich habe nichts mehr zu tun. Alles vorbereitet? Alles bereit? Ich bin bereit, Dr. Pappenheim. Nur keine Eile. Es ist noch Zeit genug. Ich wollte den Herrn Doktor fragen, wie die Aussiedlung vor sich gehen wird. Mit der Bahn? Eisenbahnfahrten sind etwas Schönes, nicht wahr? Ist es mir gestattet, eine persönliche Frage zu stellen? 30 Jahre habe ich hier in der Backstube ohne Unterbrechung gearbeitet. Wird man meine Pension auch dort anerkennen? Alles wird anerkannt. Niemand wird zu Schaden kommen. Habe ich mir schon so gedacht. Es kommen keine Lebensmittellieferungen mehr. Der Hotelbesitzer hat die Vorräte freigegeben. Likör, Schweizer Schokolade, französischer Wein, Pekannüsse, Pfirsichmarmelade, goldener Most. An diese Zeit werden wir uns ewig erinnern. Der Oberkellner ging von Tisch zu Tisch. Er hatte Tränen in den Augen. Wer weiß, ob ich Ihnen je wieder solche erlesenen Gaumenfreuden bieten kann. Wer hat uns also umgedreht, dass wir, was wir auch tun, in jener Haltung sind von einem, welcher fortgeht? Wie er auf dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt, so leben wir und nehmen immer Abschied. Die machen die ganze Stadt verrückt! Soll doch Pappenheim auswandern, warum wir? Was haben wir denn verbrochen? Wir haben jedenfalls keine verderbten Künstler nach Badenheim gebracht. Wir haben der entarteten Kunst keinen Vorschub geleistet. Ohne die Korruption hätten die Behörden die Stadt nie abgesperrt. Alles nur wegen Pappenheim. Man sollte ihn verhaften. Dann waren alle Vorräte erschöpft. Wie seltsam. Die Menschen hatten keinen Hunger mehr. Alles, was sie wollten, waren Zigaretten. Ich gäbe das ganze Geld auf meinem Spesenkonto für ein Päckchen Zigaretten. Das Ende des Sommers ist erstaunlich schön. Wenn nur die Vorgartenveranda geöffnet würde, überwachsen von Kletterpflanzen, wie sie ist. Können wir nicht die Vorgartenveranda öffnen? Selbst tagsüber ist es dunkel und kein Laut dringt durch die Stille. Warum nicht an die frische Luft gehen? Wären da nicht die zornigen Menschen, man könnte gut und gerne einen Spaziergang zum Marktplatz machen und die kühle Luft genießen. Lass uns hinausgehen. Und was wird aus den Fischen? Den Fischen im Aquarium sollen wir sie ihrem Schicksal überlassen? Nein, Gott behüte. Wir sind keine Junker und wir sind keine Preußen. Wir haben Mitleid. Solange wir leben, werden wir Mitleid mit den kleinen Fischen im Aquarium haben. Natürlich werden wir das. Wenn dem so ist, wie kannst du vorschlagen, dass wir ausgehen? Bald gehen wir nach Polen und alles wird gut. Und Helena kommt auch zurück zu uns. Helena ist unterwegs. Gewiss. Ich habe mir ihre Krankheit einverleibt. Aber in mir hat sie keine Macht und keine Wurzeln. Mich umklammert eiserner Traurigkeit. Wenn du wenigstens glauben würdest, dann wärst du glücklich. Es waren viele Fremde in der Stadt. Jeden Tag trafen neue Menschen ein, die Nachkommen alter Badenheimer Familien. Sally und Gerti standen an ihrem Gartentor und reichten den Fremden Suppe. Wo bin ich hier? Im Ferienort Badenheim, der Stadt der Musikfestspiele. Noch vor wenigen Tagen habe ich in meinem Haus gesessen, habe in meinem Laden gearbeitet. Und jetzt bin ich hier? Ohne ein Dach über dem Kopf. Wir werden alle nach Polen reisen. Alle zusammen. Unterwegs habe ich meine Frau verloren. Vielleicht ist sie ja schon vorausgefahren. Vielleicht ist sie ja längst in Polen. Mir hat man auch alles genommen. Aus heiterem Himmel. Man hat mich hierher transportiert. Aufgrund der Tatsache, dass ich Jude bin. Sicher meinte man die Ostjuden. Und ich bin wie Sie Österreicher. Meine Vorfahren, ich weiß nicht. Ja, mag sein, wer weiß. Was tut es zur Sache, wer meine Vorfahren waren? Graue Tage kamen über die Stadt. Und immer mehr Menschen trafen ein. Wie verlorene Seelen wanderten sie in der lähmenden Leere der Stadt umher. Im Hotel wurden keine Mahlzeiten mehr serviert. Für ihr Mittagessen standen die Menschen Schlange. Graupensuppe, und trockenes Brot. Wer ist der Alte da in dem Rollstuhl? Der alte Rabbi. Wir dachten, er sei gestorben. Eine Christin, eine gute Frau, hat sich all die Jahre um ihn gekümmert, aber urplötzlich hat sie ihn im Stich gelassen. Der Rabbi hat ein paar Tage versucht, den Rollstuhl zum Rollen zu bringen, und am Ende ist es ihm geglückt. Die Menschen klebten an den Wänden wie Schatten. Der Hotelbesitzer brachte Wein und Kerzen, und der Rabbi erteilte den Segen. Unmittelbar nach dem Segen gingen die Musiker nach oben, um zu packen. Ihre Koffer waren groß und aufgebläht. Wozu diese Aufruhr? Ich gehe, wie ich bin, ohne alles. Wenn Sie mich wollen, dann nehmen Sie mich, wie ich bin, ohne alles. Helena kehrte zurück. Im langen Kleid, mit einem Schal um den Kopf, stand sie am Stadttor wie eine Bauersfrau, vom eigenen Mann vertrieben. Mutter sagt die ganze Zeit, Helena ist unterwegs. Vater ist aufgeregt. Sieh doch nur, wie aufgeregt er ist. Jetzt weiß ich, dass Trude in allem die Wahrheit gesagt hat. Wir gehen fort. Dein Vater hat seine Angelegenheiten schon geregelt. Goi bleibt Goi. Und auch dein Goi ist und bleibt ein Goi. Nein, es tut mir nicht leid. Hab ich recht, ja? Badenheims letzte Tage waren in trübes, gelbes Licht getaucht. Die Hunde versuchten, über die Mauern zu springen, aber sie waren nicht kräftig genug. Die Wachposten jagten sie zurück in die Stadt. Und nachts rissen die Hunde die Stille in Fetzen. Ihr Barbaren! Man sollte sie vernichten! Wenn ihr euch weiter so benehmt, kann ich euch nicht mit nach Polen nehmen. Jahrelang habe ich euch gefüttert. Und jetzt wollt ihr nicht mehr auf mich hören, weil ich kein Futter für euch habe. Was soll ich tun? Ist alles Dr. Pappenheims Schuld. Ich jedenfalls hätte ihn gar nicht erst in die Stadt gelassen. Soll doch er in den Osten gehen. Da gehört er hin. Wir haben keiner Fliege was zuleide getan. Eines Abends erschienen zwei Wärter aus dem Sanatorium, um Frau Zauberblit abzuholen. Wie habt ihr mich in diesem gottverlassenen Loch gefunden? Wir haben lange gesucht. Warum setzt ihr euch nicht? So lange her, dass wir uns gesehen haben. Unser Sanatorium wird auch ausgesiedelt. Die jüdischen Patienten. Ich bin schon hier in Badenheim gemeldet, wisst ihr? Beim hochgeschätzten Gesundheitsamt. Warum kommen Sie nicht mit den anderen? Alle jüdischen Patienten sind bereits gesammelt worden, nur Sie fehlen. Ohne Sie kann der Transport nicht abfahren. Nur ich fehle noch? Wenn das so ist, gehen wir. Man sagt, die Luft in Polen ist frischer. Ich brauche frische Luft. Das sagen übrigens auch unsere Herren Doktoren. Ich bin bereit. Die Menschen begleiteten sie zum Stadttor. Es gab keine Droschke. Sie gingen zu Fuß, entfernten sich in Richtung Bahnhof. Samitzki hatte die ganze Nacht getrunken und schlief einen tiefen Schlaf. Alle Versuche, ihn aufzuwecken, waren vergeblich. Als er erwachte, als man ihm berichtete, sagte er nichts. Am Abend zerschlug er das Glas der Hintertür. Sein Schmerz ist größer als er selbst, und es gibt keinen Trost. Der alte Bäcker hatte sich vom Joch des Konditors befreit. Nachts begrub er die Toten am Ende der Luxemburger Gärten. Die neu ankommenden Menschen waren so schwach wie Vögel, die die Berührung mit dem Himmel verloren hatten. Der alte Bäcker präparierte sie für ihr Begräbnis und begrub sie in der Nacht. Ich hatte noch eine Flasche Likör aufbewahrt. Nun, dies ist wohl ein würdiger Anlass. Karl kommt nicht. Er weigert sich, das Aquarium aus den Augen zu lassen. Was will er von den Fischen? Was haben sie verbrochen? Er trifft Vorbereitungen, die Fische mitzunehmen. Am letzten Abend feierte man Gertis 40. Geburtstag. Sally und Gerti schmückten ihr Haus zu Ehren der Gäste. Doch vergebens. Es schien, als lebte der Salon schon sein eigenes Leben. Ein Leben ohne Menschen. Die Auswanderungsformalitäten machen einen äußerst organisierten Eindruck. Äußerst organisiert, wenn ich so sagen darf. Wenn dem so ist, haben wir uns in unseren Erwartungen nicht getäuscht. In Polen werden wir unsere Festspiele erweitern und variieren können. Was sagen Sie, Dr. Langmann, der Osten und der Westen endlich vereint? Billige Sentimentalität. Da lässt sich nun mal nichts machen. Wir müssen alle fort. Auf Wiedersehen, Haus. Au revoir, Haus. Du bleibst hier und wir gehen auf unsere Reise. Au revoir, ihr Mädchen. Bis morgen früh, pünktlich um 7, vor den Stufen des Hotels. Die ganze Nacht hat Karl sich abgemüht, das Aquarium aus seiner Verankerung zu schrauben. Am Ende hat er die Fische in eine Flasche getan. Das war nicht leicht. Ich habe ihm geholfen. Jetzt steht er hier, die Flasche in einen grünen Pullover gewickelt und wiegt sie in seinen Armen, wie ein schlafendes Baby. Mehrere Male haben die Hunde versucht auszubrechen, aber immer wieder wurden sie zurückgejagt. Als die Wachtposten 2 von ihnen erschossen, haben die anderen 2 aufgehört zu betteln und mit dem Schwanz zu wedeln. Sie haben sich in die Büsche verzogen und auf den Tod gewartet. Wie ich sehe, hat sich dieser Hund doch noch entschlossen mitzukommen. Er war ganz allein. Ich habe ihn gebadet und gekämmt. Fressen wollte er nicht. Nur trinken. Aber gestern waren es noch 2 Hunde, oder? Ja, aber einen haben sie erschossen. Wenn es nach mir gegangen wäre, ich hätte sie alle mitgenommen. Aber offenbar konnten sie sich nicht damit abfinden, umzuziehen. Was meinen Sie, werden die Fische den Transport überstehen? Ich glaube, sie sind zu retten, wenn die Reise nicht zu lange dauert. Ich habe eine Flasche mit Reservewasser dabei. Nach und nach kamen sie alle zusammen, standen vor dem Hotel und unterhielten sich. Zuletzt kam Dr. Schutz die Stufen herunter und ging hinüber zur Konditorei. Peter, kommst du nicht mit uns? Peter, du verstößt gegen eine städtische Anordnung. Du lädst eine schwere Verantwortung auf deine Schultern. Ich komme nicht mit. Schon gar nicht mit diesem Pappenheim. Ich bleibe hier. Ich rate dir, komm mit uns. Du weißt sehr wohl, dass ich nur dein Bestes will. Wir haben einen Rabbi bei uns, der kommt auch mit. Und wenn er mitkommt, warum du nicht? Ich bin nicht religiös. Es war schon 8. Aber an den Stadttoren schien sich nichts zu rühren. Die leeren Häuser schwiegen. Es war schon 8. Und nichts geschah. Haben Sie gar kein Gepäck, Dr. Pappenheim? Und schließlich kam das Signal. Mandelbaum setzte sich an die Spitze. Das Trio postierte sich neben ihn. Dann kamen die Zwillinge und Sally und Gerti, die Musiker, der Dirigent, der Hotelbesitzer schob den Rollstuhl des Rabbis, die Kellnerin, der Oberkellner mit dem Hund, Lotte und Karl mit der Flasche, in der die Fische schwammen, Dr. Pappenheim, Professor Fußhold und seine Frau, Dr. Schutz und das Schulmädchen, Martin, Trude und Helena, alle. Die Felder wogten in die Ferne hinaus. Die Polizisten folgten in einem kleinen Abstand. Sie trieben die Menschen nicht an. Die Felder wurden grüner und grüner. Ein Pferd graste auf einem Feld und eine Bäuerin stand in ihrer Tür. So war es immer gewesen und so war es auch jetzt. Der Bahnhof. Wir sind da. Der Bahnhof. Wir sind endlich da. Vom Bahnhof konnten sie immer noch Badenheim sehen. Der Kioskbesitzer war hoch erfreut, all die Menschen begrüßen zu dürfen. Und ihre Augen leuchteten auf, als sie die Limonade sahen, die Zeitungen und Zeitschriften. Zeugen eines Lebens, das um sie herum immer noch stattfand. Würstchen, welch ein Glück. Jetzt wird er fressen. Das sind seine Lieblingswürstchen. Hier, komm, hier hast du Würstchen. Was habe ich euch gesagt? Und Wodka. Kommt, kaufen wir Samitzki seinen Wodka. Er sitzt nur da und sagt nichts. Wann fahren wir ab? Hier holten früher die Droschken die Menschen ab. Und stets lag derselbe Wohlgeruch in der Luft. Der Geruch des Übergangs von der Stadt zum Land und vom Bahnhof zum verzauberten Badenheim. Jetzt stehen hier keine Droschken mehr, aber der Geruch schwebt noch in der Luft. Und plötzlich tat sich der Himmel auf und ein Lichtstrahl brach hervor. Was habe ich euch gesagt? Karl nahm den Pullover von der Flasche. Kann mir denn niemand helfen? Zwei kleine Fische waren schon tot und der Rest trieb lahm und lustlos in der Flasche. Bitte! Kann denn niemand helfen? Kommt alle her und seht! Aus nicht allzu weiter Ferne kam ein Mann gegangen, wie auf einem hellen Lichtstrahl. Zwei bewaffnete Polizisten folgten ihm. Sie näherten sich dem Bahnhof, als wandelten sie auf dem Licht. Peter! Peter! Peter. Aber der Augenblick des Staunens endete jäh. Eine Lokomotive mit vier schmutzstarrenden Viehwaggons tauchte zwischen den Hügeln auf und hielt im Bahnhof. Sie war so urplötzlich erschienen, als wäre sie aus einem Loch in der Erde gestiegen. Na los, rein mit euch! Los, rein, los, los, mach! Und die Menschen wurden aufgesaugt. Auch wer eine Flasche mit Limonade in der Hand hielt, eine Tafel Schokolade, der Oberkellner mit seinem Hund, alle wurden sie aufgesaugt. So leicht wie Weizenkörner von einem Trichter. Trotzdem fand Dr. Pappenheim Zeit für folgende Bemerkung. Wenn die Abteile so schmutzig sind, kann das nur heißen, weit geht sie nicht, unsere Reise. Badenheim von Aharon Appelfeld. Aus dem Hebräischen von Martin Kluger. Die Rollen und ihre Darsteller waren: Erzähler Ulrich Mattes, Dr. Pappenheim Friedhelm Tock, Frau Zauberblitt Corinna Kirchhoff, Dr. Schutz Bernhard Schütz, Martin Philipp Sonntag, Trude Lena Stolze, Oberkellner Paul Borian. In weiteren Rollen: Verena von Beer, Wolfgang Kondrus, Klaus Herm, Wilfried Hochholdinger, Jürgen Kloth, Helmut Kraus, Felix von Manteuffel, Thilo Brückner, Werner Rehm, Udo Schenk, Tatja Seibt, Marilu Sellem, Jörg Thieme, Hermann Treusch, Gerd Warmeling, Rüdiger Wandel. Technische Realisation: Jonas Bergler. Regieassistenz: Anja Herrenbrück. Hörspielbearbeitung und Regie: Annette Berger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2009. Dramaturgie und Redaktion: Nathalie Challis.